Therese Klostermann, Wien 23, Karl-Berger-Gasse 39, früher Kernstockgasse 13, Wohnung von Therese Klostermann. Therese Klostermann, geborene Lotzke, wurde am 11.07.1913 geboren. Sie war Arbeiterin und wohnte in Atzgersdorf, Kernstockgasse 13, heute Karl-Berger-Gasse 39. Therese Klostermann organisierte als kommunistische Funktionärin Spenden für die Unterstützung von Angehörigen politisch Inhaftierter. Sie wurde wegen Vorbereitung zum Hochverrat am 27.11.1943 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am 13.03.1944 im Landesgericht Wien hingerichtet. Aus dem Urteil des Volksgerichtshofs vom 27.11.1943. Die Angeklagten Klostermann, Gebrüder Heindl, Franz Hauer, Franz Anderle und Max Schrems sind dadurch, dass sie bis Ende 1942 als Funktionäre der Kommunistischen Partei versucht haben, die Heimatfront zu zersetzen, der schwer kämpfenden Front in den Rücken gefallen. Solche Taten können nur mit dem Tode gesühnt werden. Der nationalsozialistische Staat würde sich selbst aufgeben, wenn er Menschen, die noch im vierten Kriegsjahr bewusst für den Kommunismus arbeiteten, nicht endgültig aus der deutschen Volksgemeinschaft ausschließen würde. Quelle: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Gestapo-Opfer, politisch Verfolgte.